Yo, das ist nicht nur ein Rap, das ist nicht nur ein Text, ein geschissener Trick. Er zeigt euch jetzt, was ich denke, was ich fühle. Meinem Herzen, wie man merkt, ist es sicher nicht kühl. Seht ihr meinen Blick, könnt ihr ihn erkennen? Dieses Schmerz da drin möchtet ihr doch nicht kennen. Und das möchte ich auch nicht. Dieser Schmerz gehört mir, sticht im Herzen. Ich hoffe, dass ich ihn irgendwann verliere. Dass ich ihn irgendwann loswerde und weiterlebe. Doch das Unglück an meine Tür eingetreten. Ich schreibe nicht über mich, nein, ich schreibe über Sachen, die mich plagen und quälen und ich werde es weiter so machen. Mich nervt diese Art, dieses Auf und Ab. Was ich tue, ist gewagt, hab ich das auch gesagt. Verstehst du diesen Text, darin geht es um mehr. Jetzt doch zu weinen sind die Tränen nicht wert. Unbeschwert und frei sein, das ist unser Wunsch. Für jedes graue Übel gibt es einen Grund. Wir vermiesen uns den Tag doch nur, wenn wir nicht strahlen. Grinsen, lachen, schmunzeln und das Land ohne Qualen. Und was wär ich ohne Rap, hätte ich da Selbstvertrauen? Scheiß doch auf die Kohle, hab noch nie auf Geld gebaut. Was benötige ich? Fame. Wenn mir Rap nicht mehr Spaß macht, dann hör ich auf damit, so wie es ein anderer mir Gras macht. Abdacht! Mir geht es nicht um den Ruhm, sondern um die Musik, um die Sicht und den Rum. Natürlich mag ich Menschen erreich mit der Musik und dass auch Hater gibt. Alter, find ich scheiße wie den Krieg. Doch das ist mir egal, ich habe es echt erkannt, dass es auch um Geld geht wie bei einem Rechtsanwalt. Und auch ich brauch das Mann, wie sich der Boy auch nennt. Doch mir ist wichtiger, Freunde zusammen und wir die Freude kennen. Wir haben Spaß, machen Partys und haben leibenden Humor. Wir sind zusammen alle eins und wir rappen im Chor. Was brauch ich denn Fame, wenn mir Rap nicht mehr gefällt? Was ich hier liegen, ich auf, damit ich rap nicht wegen dem Geld. Unbeschwert und frei sein, das ist unser Wunsch. Für jedes graue Übel gibt es einen Grund. Wir vermiesen uns den Tag doch nur, wenn wir nicht strahlen. Grinsen, lachen, schmunzeln und das Land so wegfallen. Was bringen mir 100, gefällt mir. Bitch, will keine 100 zum Konzert kommen, gefällt's mir nicht. Das ist unser Leben, das ist die Realität. Man hat es uns gegeben, dass man uns quält. Man will uns sterben sehen, doch wir schauen nicht dazu. Wir werden gehen, scheißegal ob mich oder du. Doch wenn wir zusammen helfen, würde es besser klappen. Auf dieser Welt gibt es überall schäbige Ratten. Was bringen mir 100, gefällt mir. Bitch, will keine 100 zum Konzert kommen, gefällt's mir nicht. Unbeschwert und frei sein, das ist unser Wunsch. Für jedes graue Übel gibt es einen Grund. Wir vermiesen uns den Tag doch nur, wenn wir nicht strahlen. Grinsen, lachen, schmunzeln und das Land.